meinen Augen bleibst du immer ein Sidechick. Ich komm mit dir hoch, aber Baby, ich bleib nicht. Takeover Daytona, Geld über Schlampen. Denn ich bin Straighter oder Compton. Geh auf die Bühne voll auf Vodka um 10 vor 10 und schrei dort rum wie ein Rockstar mit Kehlkopfkrebs. 87 Kilo, ich bin massentauglich. Wir lieben Rot, aber hassen Blaulicht. Wenn ich will, streck mein Label 100.000 vor. Gebe der Bedienung so viel Trinkgeld, sie hat ausgesorgt. Komme in den Club mit ner Winchester. Alles, was ich mache, klappt wie mein Springmesser. Was für King-Rapper mit deinem Pink-Sweater. Gegen euren Atem helfen keine Minzblätter. Papa bekommt von mir ne Rolex geschenkt. Und dafür brauch ich keinen Franzosen-Akzent. Doch heute will ich keine Presse, bitte. Gästeliste, Banger-Musik, beste Clique. In meinen Augen bleibst du immer ein Sidechick. Ich komm mit dir hoch, aber Baby, ich bleib nicht. Weil ich breit und dazu auch noch reich bin. Und du nur für Likes fix, bleibst du ein Sidechick. In meinen Augen bleibst du immer ein Sidechick. Immer ein Sidechick, immer ein Sidechick. Ich komm mit dir hoch, aber Baby, ich bleib nicht. Baby, ich bleib nicht. Baby, ich bleib nicht. In meinen Augen bleibst du immer ein Sidechick. Immer ein Sidechick, immer ein Sidechick. Ich komm mit dir hoch, aber Baby, ich bleib nicht. Baby, ich bleib nicht. Baby, ich bleib nicht. Yeah. Der Tiger auf dem Arm ist mein Markenzeichen. Ich bin VIP und häng in keiner Warteschleife. Alter, mach hier nicht auf Modeaffin. 100.000 Euro wert hat meine Bonus-EP. Trinke Smoothies um 11 und hab Groupies bestellt. Dein Motto ist wie Nike-ID, do it yourself. Hab mein Konto verdreifacht, kein Bonze, der reich war. Ich hab auch Wochenende, Sonntag bis Freitag. Mach ich mir ein Kopf, ist er mit Tabak gefüllt. Geh mal weg mit deinem Selfie, ich pass nicht ins Bild. Und das Geld auf dem Konto geht pünktlich ein, denn ich verdiene heute mit 5 Klicks 1 Cent. 7.000 in der Weste. An deinem Interview hab ich kein Interesse. Werfe lila Scheine in die Luft und sag, stimmt so. Perlen rufen an, ich hab keine Verbindung. In meinen Augen bleibst du immer ein Sidechick. Ich komm mit dir hoch, aber Baby, ich bleib nicht. Weil ich breit und dazu auch noch reich bin. Und du nur für Likes fix, bleibst du ein Sidechick. In meinen Augen bleibst du immer ein Sidechick. Immer ein Sidechick, immer ein Sidechick. Ich komm mit dir hoch, aber Baby, ich bleib nicht. Baby, ich bleib nicht. In meinen Augen bleibst du immer ein Sidechick. Immer ein Sidechick, immer ein Sidechick. Ich komm mit dir hoch, aber Baby, ich bleib nicht. Baby, ich bleib nicht. Hier trinkt man Jack Daniels weg mit deinem Uso. Rap von nem anderen Stern, ich kam im UFO. Mein Leben ist perfekt, alles gut so. Majo, alles ist gut so. In meinen Augen bleibst du immer ein Sidechick. Immer ein Sidechick, immer ein Sidechick. Ich komm mit dir hoch, aber Baby, ich bleib nicht. Baby, ich bleib nicht. In meinen Augen bleibst du immer ein Sidechick. Sidechick, Sidechick. Ich komm mit dir hoch, aber Baby, ich bleib nicht. Baby, ich bleib nicht. Baby, ich bleib nicht. In meinen Augen bleibst du immer ein Sidechick. Ich komm mit dir hoch, aber Baby, ich bleib nicht. Weil ich breit und dazu auch noch reich bin. Und du nur für Likes fix, bleibst du ein Sidechick. In meinen Augen bleibst du immer ein Sidechick. Immer ein Sidechick, immer ein Sidechick. Ich komm mit dir hoch, aber Baby, ich bleib nicht. Baby, ich bleib nicht. Baby, ich bleib nicht. In meinen Augen bleibst du immer ein Sidechick. Immer ein Sidechick, immer ein Sidechick. Ich komm mit dir hoch, aber Baby, ich bleib nicht. Baby, ich bleib nicht. Baby, ich bleib nicht. Mit dem ersten Album kam der Bodybuilder-Hype. Das Portemonnaie wurde dicker, got money on my mind. Hast du Money, hast du Bitches. Und Bitches wollen Fame, hast du Fame, bist du wichtig. Und wichtig, scheiß Handy, steigst du.